Doch, wollen wir? Ja. Ich dachte mir zur letzten Veranstaltung, bleibe ich einfach mal sitzen. Wie viele kann ich zum Format. Wie viele kann man sich könntest du mir eins? Wir können aber immer reinrufen, sparen, anmerken. So, schauen wir. Ja, auch immer, wenn wir damit durch sind, können wir noch in eine freie Kummerkasten-Feedback-Runde. Das sind jetzt die vorläufigen Changelogs, die ich hier nochmal mache. Der erste Großpunkt in den nächsten Videos sind Shows. Lang geplant. Jetzt haben wir uns mal dazu durchgerungen, das in irgendeiner Form in den Publisher zu bringen. Also die Möglichkeit, den eigenen Podcast zu unterteilen, verschiedene mehrere Feeds auszuliefern und denen auch Bilder zum Beispiel. Das sogenannte Print-Feature. Das könnte man neue Feature. Das Ganze ist, wie so vieles im Publisher, als Modul realisiert. Das heißt, es muss angeschaltet werden, ansonsten bekommt man da keinen Nutzen mit. Weil wenn man einen Podcast braucht, dann so ein Podcast geradlinig, dann ist das nicht so gesagt. Aber wenn man das dran hat, gibt es dann hier links einen Showpunkt mit auf einem, ja, für die Publisher kennen, bekanntes Interface, wo man neue Shows hinzufügen kann. Und so ein Show hat eben einen Titel. Gar nicht mal so schlecht. Besser als URL-Schnecke. Das ist auf jeden Fall. Das riecht aber ganz witzig. Ich auch. Ja, also, Showtitel, dann Beat Identifier, also das, was bei den meisten MP3 ist, muss natürlich für die Show auch irgendwie einzigartig sein. Und hier mal Outtakes. Dann kann man entweder Untertitel und Zusammenfassung von der vom Hauptpodcast übernehmen. Also einfach leer lassen, dann landet das im Feed, was im Hauptpodcast auch eingetragen ist. Und man beschreibt es hier, dann erscheint dort natürlich das, was irgendwie einträgt. Das Logo kann man auch überschreiben, sodass man in jeder Show auch ein angepasstes Logo nehmen kann. Und die Sprache kann man, wenn man möchte, auch überschreiben. Und wenn man das tut, dann kann man in der Episode auswählen, ja, hier ist natürlich nur eine, aber wenn man mehr angelegt hat, kann man einfach auswählen, in welcher Show tatsächlich eine Episode landet. Also das heißt aber, ich habe immer... Dann habe ich immer, wenn ich das nutze, habe ich da wahrscheinlich immer zwei. Also dann habe ich da wahrscheinlich entweder off oder aber ich wahrscheinlich nie eine. Also dann Hauptshow oder und dann Show unter Show. Ja. Weil so wie es da ist, wenn du das jetzt nicht anklickst, wo geht es dann hin? Dann geht es in den, also es gibt immer, also alle Episoden landen im Hauptfeed. Ah, das sowieso. Ja, also in dem Feed, okay, den man Podcast Feeds angelegt hat, oder in dem Fall vier Feeds, die gibt es weiterhin, da sind alle Episoden drin. Aha, das ist halt okay, auch nicht von den Show-Konfigurationen. Ah. Meine andere Frage, wenn ich jetzt eine eine Multisite WordPress-Installation habe, mit, sage ich mal, vier Podcasts, und will jetzt das Show-Feature andersrum aufbauen, also ich will jetzt da von mir in den iTunes-Blog Yes-Feed für die Hauptseite generieren. Ist das auch da mit berücksichtigt oder nicht? Nein, darauf, auf Multisite hat das keinen Einfluss. Okay. Also generell, ich habe auch in den Docs Ähm, gibt ja hier schon immer diese Podcast-Network-Seite in der Dokumentation, wo beschrieben wird, okay, du willst irgendwie mehr als ein Format, mehr als einen Podcast, was hast du für Möglichkeiten, was kannst du tun? Also was es schon immer gibt, ist das, was du gerade angesprochen hast, Jan, das Multisite, das ist auch immer noch das Tool der Wahl, wenn man wirklich verschiedene Podcasts hat. Und auch verschiedene Podcast-Ideen miteinander zu tun, dann sollte man weiterhin die Multisite nutzen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wo die Podcasts wirklich getrennt sind, wo man eigene Analytics bekommt, wo man wirklich komplett getrennt voneinander arbeiten kann. Close-Modul ist mehr die gepimpte Variante von dem, was vorher die Category-Feeds waren. Category-Feeds waren ja mehr so ein Hack, basierend auf dem, was WordPress so frei Haus liefert, indem man einfach durch Veränderung der Feed-URL, nämlich dass man die Kategorie einfach dran schreibt, verschiedene Feeds bekommt. Und letztendlich ist das Showmodul, was das neu ist, basiert auf der gleichen Idee. Im Hintergrund ist eine Show auch nichts anderes als eine glorifizierte Kategorie. Taxonomie in WordPress-Sprech, nur noch mit ein paar besonderen Publisher-eigenen Features in der Wirklichkeit, dass man Metadaten überschreiben kann, also Titel, Subtitle, Description und ein Suite-Festlichkeit. Das geht Kategorie nur, wenn man wirklich das Programm nimmt. Außerdem, wenn ich einmal gerade hier bin, würde die Themes selbst schreiben oder Templates nutzen. Das Shows-Modul ist auch kompatibel mit der ganz normalen Template-Hierarchie. Wenn ich zum Beispiel eine Taxonomie-Shows-PHP anlege, kann ich damit das Template für die Show festlegen oder Taxonomie-Shows-Shows-Stack. Also im Beispiel, was ich gerade hatte, Outtakes, dann wäre das Template, das nur für diese eine konkrete Show Outtakes ist, würde so das Theme anpassen. Jede Show bekommt automatisch Feeds. Die werden hier angezeigt. Und das sind exakt die gleichen Formate wie der Hauptpodcast. Das kann man nicht konfigurieren, da kann man nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Auch wieder so ein Punkt, wenn ich weiß, ich habe einen Videopodcast und einen Audio-Podcast, dann ist das ein Fall für Multisite und nicht für Shows. Der nächste Punkt ist Subscribe-Button. Der hat auch explizit einen Show-Support. Und zwar sowohl das Widget als auch der Shortcode. Und zwar ist hier einfach, sobald man Shows aktiviert hat, in neuer Dropdown, wo man einfach die Show Problem, weil das Podcast hat, das ist der Artikel. Das Ganze hat nämlich auch Template-Support für Leute, die sich gerne in den Templates austoben. Das findet sich in der Dokumentation wieder. Es gilt einfach wie immer alles, was an Daten irgendwie eingetragen wird. Da kommt man auch über die Templates. Fragen zu Shows? Soweit? Gibt es ein Masterfeed? Frage für einen Freund. Zurück ist dem nicht da. Ja, also der Hauptfeed, den man hier anlegt, also den man auch ohne Shows-Modul anlegt, in dem sind weiterhin alle Episoden. Auch die auf den einzelnen Shows. Der zweite große Punkt sind die Anpassungen der iOS-Spezifikation. Also Apple hat ja neue Chips eingeführt, die wir jetzt natürlich auch unterstützen. Die größte Änderung ist die oder eine der kleinsten Änderungen ist die Trennung zwischen Titeln und sauberen Episodentiteln. Also Apple hätte ganz gerne, dass man in ein neues Titel-Tag unten setzt, wirklich den Titel ohne Datum, ohne Nummer, ohne Mnemonic. Also statt LS033 Hallo Welt, soll dort eben nur Hallo Welt drin stehen. Und das kann man machen. Und wir haben für Leute, die natürlich ihren existierenden Feed haben mit 100 Episoden schon drin, 10 oder 5 oder 300 unter Werkzeugen ein kleines Werkzeug gebaut, um quasi batchmäßig alle Sachen immer zu übernehmen. Der Publisher guckt einfach in die Titel rein. Und solange man so dieses typische Format hat von Mnemonic, also in dem Fall LS, und danach die Nummer, dann weiß der Publisher schon so ungefähr, okay, das ist die Nummer und das ist der Titel und trägt das hier ganz automatisch ein. Wenn nicht, dann bleiben die Felder leer und dann kann man das nicht eintragen. Das ist immer noch angenehmer, als wirklich so jede Episode einzeln durchzugehen und das einzeln. Das heißt aber, bei der Episode trage ich weiter den vollen Titel ein und es wird automatisch quasi der Kurztitel für iTunes generiert oder für... Können wir reinschauen? Letztendlich, für dich heißt es eine Trennung zwischen Episodentitel und Blogtitel. Okay. Was du hier jetzt einträgst, ist tatsächlich der Podcast-Titel. Es gibt jetzt hier ein extra Titelfeld, beziehungsweise das gab es da vorher schon, war aber ausgegraut, einfach automatisch, dass man den Blogtitel macht. Jetzt ist das hier wirklich befüllbar und der hier oben in dem Fall ausgekauft. Das ist automatisch generiert. Weil ich ihm jetzt gesagt habe, ich habe hier dieses Format, Mnemonic, Nummer und dann Titel. Also er baut mir einfach das LS018 Titel automatisch zusammen, weil ich sage, so will ich meinen Blog immer haben. Kein Problem. Das ist auch ein Setting. Also das ist dieses bitte generieren wir das automatisch. Das ist hier so eine, so eine Tablet-Sprache, wo man das konfigurieren kann, beziehungsweise das ist die Standardeinstellung. Wenn man das nicht haben möchte, kann man das hier rausnehmen. Und dann wäre das hier auch weiterhin frei editierbar. Mhm. Frage. Wenn man das aktiviert hat, weil man beispielsweise immer das in einem gewissen Namen hätte, aber so genau eine Episode halt gerade mal nicht. Kann man das episodenweise überschreiben oder? Okay. Also, kann ich drüber nachdenken? Also, wenn ich es haben will, mache ich einen Pull-Request. Also wirklich so, ich überschreibe an der Stelle auch gar nicht, was da vorher eingetragen war. Das ist so. Wenn man sich irgendwann entscheidet, ich will doch wieder alles händisch machen, dann steht wieder alles drin, wie es vorher war. Da wird nichts in der Datenbank beschrieben, ein Post-Titel, sondern das wird automatisch generiert. Wie ist denn das jetzt, wenn ich einen umgestellt habe auf das neue Format und eine neue Folge anlege und oben jetzt wieder meinen Slug-Nummer und dann den Titel wie vorher anlege? Kriegt der denn den Rest automatisch unten auch in die Nummer und in den Titel ein, oder muss ich das zweimal machen? Hier oben kannst du jetzt gar nichts anfangen. Ah, das macht der denn von alleine? Geh mal bitte ein Stück mal unten. Sagst dann hier 77 und dann steht das automatisch unten. Also an sich musst du nur noch die Nummer und den Titel eintragen, wenn du das schon mal. Okay. Muss man für eine, ist es in dem Fall jetzt so, dass man dann für eine Nullen haben muss, oder das kann man konfigurieren, ne? Kann man derzeit nicht konfigurieren, aber das wird bestimmt konfigurierbar. Okay. Also die Null ist da noch quasi so hart irgendwo drin geschrieben, dass da also derzeit wird es einfach auf dreistellig. Aha. Ouch. Außer man hat vierstellige Zahlen, dann wäre es auch Okay. Ja, ich hab das halt prinzipiell nicht. Also so Details wie, das sind einfach die neuen Metadaten von Apple, die man ja auch angeben kann, einer Episode zu sagen, das ist eine volle Episode, was quasi das Normale ist. Man kann aber auch sagen, es ist eine Trailer-Episode und eine Bonus-Material. Das wird einfach so eine Information hinzugegeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau Apple das benutzt in ihrer Podcast-App. Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Also ich mache oft so Trailer dann über Spammen oder sowas. Ne? Also mache dann kurze Snippets zusammen und so und sage hier, pass auf, das kommt inhaltlich vor und wenn ihr alles hören wollt, dann bitte hinter diesen Link. Ich frage mich gerade, was machen die damit? Also geben die das zum Beispiel dann direkt in mein Feed mit rein und dann kann man sich die antrailern, die Episode zum Auswählen, so einen kleinen Preview haben oder wie will das funktionieren? Also die Informationen kommen so, wie sie sind im Feed, das ist so eine ganz kleine Zusatzinformation und Apple möchte es halt für ihre eigene Podcasts haben. Ich weiß aber, kennt jemand irgendeinen Feed, der das benutzt? Ja, aber es muss ja irgendwie einen Zusammenhang stehen, es nutzt ja nichts, wenn die Einzelnen da sind, weißt du? Also wenn ich einen Trailer habe und als einzelnes Audio und dann auch nochmal als einzelnes Audio die ganze Folge, das ist ja irgendwie sinnfrei. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es erst später kommt, wenn es signifikante Verbreitung hat und dann so Geschichten macht, wie auch Apple TV oder andere den Trailer oben drüber packt oder das grafisch anders aufbereitet. Aber noch nicht gesehen. Ja, oder dass man vielleicht mal in iTunes vorhören kann, ja, ohne sofort also die ganze Episode zu laden. Wahrscheinlich sagen sie erstmal Podcasts, die sowas haben. Es gibt aber auch Unklarheiten. Also wir wollen ja auch gerne irgendwie Empfehlungen geben, wie man sowas nutzt. Aber uns war zum Beispiel klar, welche Episodennummern verlinkt man. Yeah. Also der Trailer hat die gleiche Episodennummer wie die Hauptepisode. Ja, das macht ja, also das ist ja irgendwie sinnlos, weil worauf verweist es dann? Also so, das ist das, was ich gerade nicht zusammenkriege. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt dann, keine Ahnung, eine LS18 Trailer, LS18 Bonus und LS18 Folge gibt und dass es dann in der Podcast-App von Apple quasi gebündelt wird, dass wir kennen, LS18 ist diese eine. Das ist eine Welt. Aus diesen drei. Genau, das wird ja, aus genau, den drei zusammen das, ja. Und dann kann man unten halt irgendwie anklicken. Müssen wir mal testen, also richtig getestet, wie das in der Podcast-App aussieht, haben wir jetzt auch noch nicht so richtig. Ne? Das steht noch ein bisschen an vor dem Release. Deswegen haben wir generell noch so ein bisschen gewartet, bis der ganze Mumpitz erstmal draußen ist. Aber bisher gab es jetzt noch nicht so viele Tests da reingeflossen. Also. Gut, die nächste Frage ist, wäre gerne andere Clients drauf? Ja. Im Zweifelsfall gucken die sich das ab, wie das bei Apple funktioniert, weil wenn sie davon groß abweichen, dann werden sie eben Probleme rennen. Also ja gut, aber erstmal werden sie es ignorieren. Das heißt, dann habe ich, dann laufen halt alle drei Episoden hintereinander ab. Wenn ich jetzt Bonus, Full und Trailer habe. Davon ist auszugehen. Ja, klar. Was? Wenn man eine normale Folge macht. Drei Items hintereinander, die eigentlich zur gleichen Episode gehören. Das ist nicht gesagt, was sie dazu. Also muss nicht. Ja, es ist ein Trailer, der die Episode ankündigt, dann die Episode und das ist ja Beispiele, wie man das benutzen kann. Also es sind für mich vollständig entkoppelte Dinge. Und wenn wir halt Bonus und so weiter als Typ auswählen, müsste eigentlich auch diese automatische Episodengenerierung nicht mehr greifen. Weil das ist halt so Out-of-Band-Kram. Das ist was du mit in den Feed reinschmeißt, weil es halt was anderes ist. Oder es kommt mal Bezahlung für Bonus irgendwann. Ja. Bitte? Bezahlung für Bonus wird vorbereitet. Wer weiß. Über iTunes? In der BBC-Session hatte es ja irgendwie so, dass die halt hauptsächlich jetzt auf diese Series gehen und dass dann halt diese Shows, die zu einer Series gehören, am Stück laufen sollen und dann noch definiert werden kann, welche Reihenfolge das dann runtergeladen und angehört werden soll und dass der Bonus da aber erstmal nicht mit reinstört, dass der dann schon in irgendeiner Form, ich weiß auch nicht wie, damit im Feed landet, aber die Reihenfolge der Shows jetzt erstmal nicht stört. Aber das war, wie gesagt, 10 Minuten von dieser halben Stunde Session, die er da hatte und mehr konnten wir da jetzt auch erstmal nicht sehen. Das ist lustig, bei der DVD. Ja. Also es gab, während als die Beta von iOS 11 drauf war, hatten die das irgendwie für Serial wurde scheinbar selber reingehackt. Jetzt ist der Serial Feed wieder alt. Während der Beta-Phase von iOS 11 war Serial halt irgendwie komplett mit Seasons und Nummern sauber und allem gezogen und das ist jetzt wieder alles rausgeflogen. Also scheinbar wissen sie es auch selber nicht gerade. Ich versuche das gerade wieder zurückzuführen. Ausgerechnet bei Serial nutzt das Serial-Feature nicht? Nee, nein. Nicht mehr. Nicht mehr. Also ich habe wohl scheinbar den Feed manuell überschrieben mit einer eigenen Version. Während der Beta-Phase. Ich habe ja auch ein Screenshot mal gepostet gehabt. Aber jetzt ist es wieder chronologisch und zeigt bei früheren Folgen das nach Jahreszahlen an und nicht mehr nach Seasons aufgeteilt. Und es ist irgendwie auch knallhart durcheinander alles, dass man eine Season 1 zwischen Season 2. Aber guter Hinweis, also wenn man bei uns Staffeln verwendet, die es schon länger gibt, dann werden auch die entsprechenden neuen Staffelinformationen irgendwie eingetragen. Also zu den Spezifikationen gehören ja auch neue Staffelinformationen, das sind andere Seite, das ist Season 1 und Season 2. Und wer Seasons benutzt, der muss nichts ändern, das passiert automatisch. Wenn wir da gleich noch bei diesen neuen Tags sind und Best Practices uns vielleicht irgendwie überlegen wollen. Ich habe mir die auch mal durchgesehen und da gibt es jetzt so Summary, aber Summary wollen sie jetzt nicht mehr Summary, sondern nur noch kurz und da gab es ja mal irgendwie nochmal irgendwie Subtitle und den Subtitle, was glaube ich, was wollen sie jetzt da rein haben, wenn das kurze jetzt die Summary ist und habt ihr da irgendwie eine Ahnung? Also, soweit ich das verstanden habe, ist es so. Apple hat ja das mit diesem Subtitle mal erfunden und ich finde das schon immer für eine ganz tolle Idee. Aber ich habe so den Eindruck, dass das etwas untergenutzt wurde. Viele haben das nicht verstanden. Es flog dann erstmalig in der Episodenübersicht in iTunes dem Programm raus, weil sie ja mit dem Subtitle irgendwann nicht mehr angezeigt wird. In einer Ansicht ist er noch drin, aber das muss man fast suchen. So in einer Liste, dann ist er irgendwie in der Nebenkolonne, ist er irgendwie noch... Titel. Ja. Auf der Webseite wird es angezeigt, das ist in der Nebenspalte. Ja, genau. Also es ist unklar, es hat sich irgendwie geändert und hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass es so etwas deprecated ist. Und jetzt haben sie ja Subtitle sogar, glaube ich, aus der kompletten Spec rausgelassen. Und ich nehme an, dass sie so ein bisschen vor der Realität niederknien und sagen, naja, am Ende füllen die Leute nur einen Titel und eine Beschreibung aus und der Untertitel, den schneidet keiner. Und die ursprüngliche Definition der Summary war ja bis zu 4000 Zeichen. Und jetzt sagen sie halt, Summary ist im Wesentlichen so, wie sie vorher Subtitle spezifiziert haben. Also sie haben quasi diese beiden Felder ineinander kollabieren lassen und gesagt, naja, mehr als zwei, drei Absätze sollen da nicht rein und mehr schreibt man nicht dazu. Ich bin da kein Freund von. Allein schon deshalb, weil ja unser ganzes Modell quasi auf dieser Dreiteilung aufbaut. Ich meine, so, wenn vorher schon eins ignoriert wurde, kann man das irgendwie jetzt natürlich genauso ignorieren. Ich denke, da wird sich kein einheitlicher Weg durchsetzen. Ich schreibe jetzt auch keine 4000 Zeichen in meine Summary, sondern vielleicht auch eher so in der Größenordnung von 255 Zeichen und dass ich das jetzt genau abzähle. Aber hier bleibt es jetzt erstmal beim Alten, also ich muss jetzt nicht Angst haben, dass irgendwas... Also wenn, dann würden wir wahrscheinlich halt zusehen, dass wir hinten um... Ist der Untertitel bei uns eigentlich optional? Kann man ihn rausnehmen? Man muss ihn nicht reinschreiben. Also man muss ihn nicht reinschreiben, aber wir haben ja für andere Felder auch schon die Option, dass man das auch komplett ausblenden kann, wenn man das nicht benutzt. Und es wäre natürlich auch zu überlegen, also wenn jemand das naturreichlich befüllen will und so halten will, wie Apple das jetzt sagt, könnte man den Untertitel halt auch einfach komplett weglassen. Ich habe mal noch eine Frage zum Untertitel. Wäre es möglich, einen globalen Untertitel anzulegen, den, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt sozusagen den Untertitel sozusagen als Podcast-Claim, so als Unter-Podcast-Titel-Claim zu verwenden, der halt für jeden Podcast gleich ist, dass ich halt sagen kann, in meinen Podcast-Einstellungen jede Episode soll bitte diesen Titel haben und dass ich den dann sozusagen nehmen kann und dann auch überschreiben kann, einfach nur, wenn ich den will. Und ansonsten steht der immer da, weil ich muss den immer eintragen, aber der ist bei mir immer der gleiche. Musst du nicht eintragen? Nee? Dann übernimmt der den einfach so, wenn ich da nichts reinschreibe. Und also ich möchte halt, dass da immer ein bestimmtes Wort steht. Was denn? Weiß ich nicht. Ein Labercast. Das ist halt bei mir der Untertitel von einem Podcast und das steht wirklich in jeder Episode so drin. Und ich glaube, ich muss ihn immer reinschreiben, weil wenn ich ihn nicht reinschreibe, ist er auch nicht drin. Oder kann ich den auch irgendwo anders reinschreiben, dass er ihn dann übernimmt? Deckt sich der zufällig mit dem Slogan von der WordPress-Seite selbst? Weil dann könntest du vielleicht den ziehen. Ja, also... Nein, nicht. Edge Case, okay. Das ist halt der Episodenuntertitel. Ja, okay. Wenn du da immer dasselbe drin haben willst, dann musst du da immer dasselbe reinschreiben, aber das ist nicht die Intention eines Episodenuntertitels. Okay. Beim BA steht auch bei Episoden ein Download-Angebot des Bayerischen Rundfunks. Ja. Ich habe lange dafür gekämpft, dass das so rauskommt. Weil es eben nicht die Episode beschreibt. Apropos, was Apple mag, laut Spezifikation ist die Nummer größer 0. Ich weiß nicht, was mit den Nullnummern passiert. Aber ich sag's nur, also laut Spezifikation größer 0. Aber wahrscheinlich schmeißen sie die Episode nicht raus. Wahrscheinlich. Zumindest numerisch sein, oder? Zumindest numerisch sein. Ja, numerisch. Also 47 Abend ist okay. Ja, steht hier. Bei Episode ist ein non-zero integer. Ja. Ja, probieren wir es mal mit Minusangaben mal aus. Was passiert? Ein kleiner Minus. Steht nicht Anzeichen dabei. Stimmt. Für alle nicht. Das steht eigentlich nicht positiv drin. Minus-Episode. Aber was passiert, wenn man einfach mal da eine Nummer reinschmeißt, die halt größer ist als ein normaler Integer? Was dann passiert mit einem Podcast? Aber den merkst du mal wieder drin bei dem Typ auch nur, dass das Trailer und Bonus, Trailer für eine Show und Bonus für eine Show, also nicht quasi ein Trailer für eine Episode ist. Was ist denn die Show für iTunes? Show ist die ganze Sendung bei iTunes. Der Podcast. Das heißt, ich habe genau einen Trailer. Nö. Vermutlich ja, und den werden sie wahrscheinlich dann gefeatured irgendwann oben mal anzeigen, dass du sagen kannst, so hier, das ist der Trailer für diesen Podcast. Aber nicht pro Episode, sondern Trailer für den Podcast. Und dann wird es irgendwann noch so einen Bonus-Sections-Bereich geben. Ja, aber bei Full schreiben sie halt auch wieder Specify Full when you are submitting a complete content of a show. Also so 100%ig eindeutig sind sie es auch wieder nicht. Wo meinst du? Vielleicht haben sie es für ihren eigenen Videocontent braucht und einfach. Da. Ich würde den auch beim P4s da reinpacken, damit man was, also das ist ja auch kein Ding, das kann man ja machen. Das wird auf der Episode verlinkt, aber es bezieht sich auf die Show. Also, this is a preview of the show und Bonus, for example, behind the scenes information or interviews with the cast. Also es bezieht sich schon auf die komplette Sendung, die Trailer. Sagen wir es so, ist es alles eine Frage. Ich bin froh, dass sie so deutlich kommunizieren nach außen. Das macht das Leben einfacher. Aber es macht, glaube ich, schon logisch Sinn, dass es ein Trailer für den ganzen Podcast geht, weil das ist, glaube ich, das, was denen noch, glaube ich, fehlt, dass man halt, du hast einen Podcast, der irgendwie 200 Folgen hast, will man in den reinhören? Quasi wie der Channel-Trailer bei YouTube. Genau. 100 Pro. Das würde Sinn machen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Alles andere wäre auch wirklich schräg. Und so könnte man halt höchstens vielleicht die Nullnummer tatsächlich als Trailer deklarieren. Aktuell. Gut, aber bei einem 2-Stunden-Sendung kannst du auch argumentieren, dass du dann 15 Sekunden Video für die Folge hast, bevor du die 2-Stunden-Sendung runterlässt. Wahrscheinlich wird dann Apple den neuesten Trailer immer anzeigen oben. Ja. Ich würde sagen, kannst du auch dafür argumentieren, dass du schon ist. Also wer von euch benutzt denn das Beta-Programm vom Publisher? Hat jemand von euch die Beta? Macht jemand? Musst du mal Termin wieder? Das ist ja auch mal wieder... Und ich habe die Datenbank, die da hinten dran hängt. Ich stecke es in der Selbsthilfegruppe. Ja, ich muss aufnehmen. Das wohl einer Beta in der Fahrzeug. Wenn ich bei mir eine zweite Variante aufmache, ich muss erstmal eine Stunde Datenbanken kopieren. Wir Nee, ich würde es ja gerne testen, weil gerade die ganzen Episodennummern, ich weiß, dass es mir bei Nukular um die Ohren fliegt, ich weiß, dass es mir bei der Kuh um die Ohren fliegt. Deswegen würde ich es gerne testen und die Datenbank sind so kurz. Also ich werde es jetzt testen, weil ich habe auch das Profi-Traum die iTunes-Text gewartet. Wenn euch das beruhigt, die komplette Meta-Ebene läuft immer auf der letzten Beta. Das ist merkbar. Okay. Das ist jetzt nicht so Bleeding Edge und ich weiß nicht, ob alles explodiert, sondern wenn es explodieren würde, wäre es bei mir wahrscheinlich schon längst explodiert. Okay. Und es explodiert eigentlich eher selten. Eher selten. Aber kannst du auch. Essen kam mir vor. Ist schon mal. Gut. Aber der Backup crasht. Ja. Hat man? Wie geht das noch? Ja, also ist auch in den Docs zu finden, wie man der Beta beitritt, da hat man das, worauf die Beta-Ebene läuft und ist ganz vorne an der blutigen Kante. Kurze Frage, oder was mir bei der letzten Beta aufgefallen ist, als es von der Beta denn in die nächsthöhere Version ging, die denn für alle released worden war, habt ihr die Beta-Tester nicht mitgezogen und man musste aus dem Beta-Tester-Programm rausgehen in die normale Version. Und wenn man eine Multisite hat, ist es nicht einfach, in diese Portlauf-Beta-Tester das zu finden. Das hat mich irgendwie ein bisschen Arbeit gekostet, das zu finden. Also wenn ihr sozusagen eine Stable raushaut, haut die auch ruhig in den Beta-Channel rein, weil sonst muss man, um halt die aktuellste Version kriegen, aus dem Beta-Test-Programm raus. Was irgendwie ein bisschen unlogisch ist, finde ich. Aber um nochmal auf den Punkt Trailer wurde, wir müssen mal einfach Christian und Fritz anhauen, dass der mal das auch einbaut, wie wir es haben wollen. Als Practice. Als Live-Beispiel zu haben. Dass man so eine Trailer-Funktion mal einbaut. Dass da unten, das sieht ja, wie gesagt, ich habe kein. Also Apple sagt nicht viel darüber, was das ist. So. Also das ist jetzt wirklich so Channel-Trailer-mäßig gedacht ist, keine Ahnung. Wir sollten warten, bis Apple da was macht. Und dann ist auch die Frage, was ist, wenn da zwei Trailer sind und die werden die angezahlt. So. Was man mit der Beta auch bekommt, ist der Podlove Web Player 4, der ja auch schon vorgestellt wurde in all seiner Glorie und auch über die neueste Version. Die ist dann einfach mit dabei. Die heißt jetzt übrigens auch schon Beta. Also nicht, ob die dann auch nicht mehr Beta heißt, wenn wir es lesen. Ja, wir lesen die 1.0, ja. Also Beta. Bitte? 4.0. Ja. Genau, das ist dann einfach mit dabei. Dann kann man sich nämlich auch dieses Download-Schnupsi da unten kann man sich dann schenken. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht automatisch entfernen können, weil das so in diesen Default-Templates mit drin steckt, oder? Können wir das? Also wenn das Default-Template benutzt wird, dann nehmen wir das raus. Machen wir den 4er zum Default. Ja, ne? Ja, aber ich kann den Publisher ja nicht in ihren Templates umschreiben. Also ich könnte schon, aber... Ja, aber not a good idea. Für eine frische Installation... Für frische Installation werden diese Download-Sektionen darunter nicht mehr aufgenommen. Aber bestehen wir... Hoffentlich kriegen wir auch Ich hab den Download-Button überall bei mir rausoperiert. Und man sollte gar nicht mehr so sehr viel erforderlich sein. Personen sind schon drin, aber die ganzen Links halt nicht. Also, Personen gebe ich dir schon noch, das heißt ja nicht. Ist das so? Das ist doch schon so. Ich hab's vorher oben irgendwo gesehen. In der Freakshow ist es so, definitiv. Ich muss es mal filtern, weil ich sonst auch zum Beispiel 10 Minuten schnell. Du hast hier jetzt, was ist das? Das ist ein Lautsprecher-Ton, aber dann ist das so. Ganz kann er sich hier aber auch irgendwas Und Darf ich mal kurz als App-Entwicklerin da reingrätschen? Es wäre toll, wenn alle Podcaster tatsächlich ihre Sprecher da eintragen würden. Selbst wenn ihr immer dieselben 1, 2, 3 Personen seid, tragt sie ein. Es gibt nachher Verzeichnisse, in denen alle Namen gelistet sind und dann kann man draufgehen und sehen, wo ihr überall gesprochen habt. Und einmal wart ihr in der Freakshow, einmal wart ihr hier, einmal wart ihr dort und ansonsten habt ihr 25 Episoden bei eurem eigenen Podcast, aber das wäre schön, wenn die Daten da sind. Wenn ihr die nicht in die Contributor-Liste eintragt, dann kann ich sie auch nicht anzeigen. Ich habe mal dazu noch eine andere Frage. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel Nora bei mir zu Gast ist, es gibt ja, wenn ich da jemanden anlege, habe ich ja die Möglichkeit, da irgendwie so eine Unique-ID zu vergeben. Kann ich da jetzt irgendwo mir gucken, so, ja, ich weiß, die Nora nutzt auch den Podcast-Publisher und hat den schon, komme ich irgendwie an deren ID ran und kann die denn nutzen oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich das nicht alles denn selber nochmal eingeben muss und so? Die URI meinst du jetzt? Die URI, ja genau, weil irgendwie gibt es diese URI und die kann irgendwie jeder selber festlegen, was irgendwie nicht der Sinn einer URI ist, finde ich, weil die sollte ja... Achso, okay. Das ist der Sinn einer URI. Achso, okay. Eigentlich ist das der Sinn einer URI. Also wir haben das damals mal eingebaut, weil sich das ja auch auf weil sich das auf dieses ganz normale Atom-Tag da applizieren ließ, was wir ja letzten Endes drin haben. Das ist ja gar nichts Podlove-spezifisches, sondern wir benutzen da so ungenutzte Features von dem Atom-Standard. Wir hielten das erstmal für eine gute Idee und dann war halt so diese Sache mit der URI. Und die eigentliche Intention ist ja, dass man eben, egal wo man auftritt, überall seine URI fallen lässt. Die Frage ist nur, wer generiert sich halt schon selber URIs, die meisten Leute noch nicht mal wissen, was eine URI ist. Nee, die Frage ist halt, wie kommt derjenige, bei dem ich zu Gast bin, an deine URI? Ja. Die Idealvorstellung war, dass es so eine Art zentrales Social Network oder sowas gibt, wo irgendwie alle sind und wo man da sozusagen sowas vergeben bekommt. Panoptikum probiert das, fühlt wer eine Quelle und so, aber eigentlich reicht es auch, wenn man seine eigene macht, aber es ist irgendwie etwas, was irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ne? Weil ich hätte jetzt mit meinem Namen nicht so ein Problem. So, aber was ist mit den ganzen Peter Schmitz und Klaus Meyers, die irgendwie halt nicht unique sind? Das war eigentlich so ein bisschen der Hintergedanke. Ich weiß nicht, was ihr für Vorschläge habt. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das handhaben sollte. Mir würde zumindest reichen, wenn ich auf einer Multisettestation, die nicht auf jeder Block einzeln pflegen müsste. Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Aber, das geht also die Frage doch. Ist, wie sollte man... Ist das sozusagen überhaupt ein erstrebenswertes Ziel, da so eine klare technische Unterscheidung zu haben? Oder scheißen wir einfach drauf und sagen, naja, wahrscheinlich steht sowieso am Ende nirgendwo mehr als nur ein Name und dann ist das halt so. User sind auch global. Ich benutze fast überall als URI eine E-Mail-Adresse. Die kann sich natürlich im Zweifel auch irgendwann mal ändern, aber das ist immerhin noch so beständig und doch so unique. Dass du halt der Leute E-Mail-Adressen in alle Feeds rein. Ja, das ist auch ein Ding. Ja. Dennis? Ja? Kurze Sache, du kannst im Publisher, wenn du eine Multisite-Installation hast, die Nutzer global verwalten, diese Dings. Nein, du kannst die Nutzer aber nicht, die Kontributoren verwalten. Ja. Okay. Und ich hätte gerne die Kontributoren global. Das ist auch absichtlich gewesen. Ich weiß. Aber unpraktisch. Ja. Ich kenn ja die Motivation dahinter. Aber halt trotzdem, wenn ich irgendwie das Bild dreimal tauschen muss. Oder viermal. Ein kleines Schmankerl. eins dieser Features, das irgendwie in den Jahren permanent angefordert wurde, gar nicht so schwer umzusetzen, jetzt ist es da. Man kann jetzt beliebig in seinem Blog den Player von einer beliebigen Episode einbringen. Indem man einfach die Post-ID nimmt. Das würde jetzt mit dem Player 4 auch durch Embedding natürlich gehen, aber an der Stelle ist man einfach unabhängig von Embedding. Man kann einfach sagen, ich hätte eine Seite, dann möchte ich vielleicht irgendwo meine Lieblings-3D-Podcasts, meine 3D-Episoden. Trailer. und kann das jetzt anhand der Post-ID. Warum nicht anhand des Slugs? Geht auch. Aber ja, das lag jetzt veränderbar. Woher weiß ich denn, was meine Post-ID ist? Na, eher noch als die Post-ID. Post-ID steht ja überall da. Ja, im Backend und in den Tabellen. In all den Browsern, die URL schon gar nicht mehr anzeigen. In der Tabelle steht es, glaube ich, auch Datenbank. Ja. In der Datenbank, ja, hast du jetzt gerade gesagt. Nein, auf der Liste, Episodenliste, da ist ein Feld-ID. Ja. Weiß wo. Und Ansicht anpassen, dann müsste eigentlich ID auch vergessen sein. Dann müsste es einblenden, das geht. Das ist eine Zeile in WordPress. Du könntest aber auch Slack machen. Nee, Slack kann ich nicht machen, weil Slack ist änderbar und dann musst du halt überall wieder anfassen, weil der Slack geändert hat. Der ist ja. Ändert sich nicht. Doch, ich öfters passe ich den an, weil. Was? Natürlich kann ich den anpassen, weil WordPress den wieder umleitet, aber der leitet es ja nicht um. Du kannst den Slack einer Episode auch ändern. Ja, aber warum solltest du das tun? Manchmal ist der Grund, weil es machen muss. Passiert ja. In dem Fall wäre es ja der Episoden-Slack, nicht der Post-Slack. Wo ist das Problem? Wenn du da irgendwie XY 2000 hast, ja. Und dann ist das halt deine 2000. Folge und sie wird immer bleiben. Und kann ja beides anbieten. Bitte. Das ist okay. Das macht WordPress ja auch. Du kannst ja auch an allen Stellen immer mit ID und mit Slack arbeiten. Aber ID ist empfehlenswerter, weil die sich definitiv nicht ändert. Mein anderer Punkt, du hast doch die Episodennummer. Kann man die nicht einfach, also jetzt neu, das neue Feld, Episodennummer? Dann müsstest du die Season noch mit reinnehmen. Ja. Achso, naja, okay. Ja, Post-ID ist nicht. Ja, ja, das stimmt. Außerdem kann man jetzt per Shortcode auch alle möglichen CSMPR4 Konfigurationen per Parameter beschreiben. Und wenn man die einfach in dem Fall halt Da fangen die ja wieder alles an, von vorne anzuzählen, ne? Ja. Was generierst du denn da überhaupt für Slugs? Okay, kommst du ja... Ich glaube, das Slugs, die Episodentitel sind, die Posttitel sind dann eher wahrscheinlich das Problem. Was? Weil man bei den Slugs ist ja immer noch irgendwie noch ein Titel mit dabei hinten. Wieso? Du bindest doch einfach die Season-Nummer mit in den Slug ein und fertig. Also Season 1, Episode 2 in den Slug rein, fertig. 1x Episodennummer. 2x Episodennummer. So wie es im Moment ja teilweise auch schon gemacht wird, ohne das. Hast du da auch so ein Prozentding für die Season, dass man die Season da auch mit reinmachen kann? Nee, aber wir haben ja nicht. Ja, weil ich finde, also, ist aber hoch und Season ist ich finde mal wieder so die Stadt, aber dann hast du was. Also es gibt schon mehrere, die dann wirklich bei der nächsten Season genau. Wieder bei 1 anfangen. Mehr wie einmal gesehen. Genau. Tun muss ja dann wieder. Nein. Auch Publisher Episode 1 vorher. Ja, solltest du. Manche machen es, manche machen es. Unter Player Season gleich, Episode gleich. Warnt der? Kurze Frage, warnt der Publisher? Ja, also ich meine, das wäre aber auch, wenn man das jetzt konsequent durchzieht mit den Nummern, ist das dann wiederum auch tatsächlich die einfachste Methode, drauf zu kommen. Kritische Frage, warnt der Publisher, wenn ich eine Episodennummer doppelt vergebe? Stimmt nicht. Weil du könntest ja Seasons verwenden. Alles durchgehalten. Naja, halt, es wäre... Ich glaube, es wäre keine Fehlermeldung, aber es wäre halt in so einem Warnkonzept, dass es eine Warnmeldung gibt. Hier, Junge, du hast irgendwie... Also du solltest die aktuelle Season-Nummer, die jetzt sozusagen für den neuen Post gilt, auch gleich mit anzeigen. Ja, dass man das also nicht änderbar, aber halt sichtbar. Sonst ist alles wieder vergessen. Ja. Also dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ich teste gerade die 2.7. Im Produktivbetrieb. Genau, jede Menge. Ich auch. Mit der Rückschau kann man es ja machen, das sind ja nur 6 Episoden. Dieses Entsetzen. Nach einer halben Stunde, der Player hat auch einen Live-Modus und den unterstützen wir eigentlich auch. Das heißt, es ist so eine vereinfachte Form des Players dann auch wo man auf Play klickt und dann wird eben der Livestream, den man angegeben hat, gespielt. Ja, Shortcode. Jo, und viele kleine andere Teils und Details, und das ist die 2.7. Jetzt die übliche Frage, Release Weihnachten oder? Wieso, ist das schon da? Also bei der Rückschau ist gerade nichts explodiert, kannst du installieren und GameTalk. Du kannst auch über die Beta da komplett reingehen. Beta, es gibt doch Beta. Ja, ja. Und damit kommt es. Selbst sagt ihr, fein, kommt doch nicht in die Stable. Ja, wann ist dieses Jahr noch? Nein, man kommt ja nicht in die Stable. Das ist auf jeden Fall schon interessant. Beta, Beta, Beta und wenn dann die Stable rauskommt. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ne, Episode 1 Trailer. Wir schalten den Trailer hin anstatt des Datums. Das ist automatisch. Aber ich was das besprechen will, dass es nicht auf den Pistole beziehen kann. Aber ich habe jetzt noch gerade, ich will da jetzt auch in den Podcast, ich will jetzt auch keine Masse gesunden, sondern das ist noch ein Euro. Das ist live. Ja, also in Prodigy kann ja schon, der ja. kann schon länger transportieren. Ja, ja, das geht jetzt auch. Das habe ich eben fair. Also das, also wenn man Prodigy und die 2.7 hat, dann gehen auch Transkripte in Prodigy fair. Okay. Geht man hoch? Livestream-Ankündigung im Feed? Gibt es da was? Livestream-Ankündigung im Feed? Gibt es da schon irgendetwas? Kein Standard. Natürlich kein Standard, darum sind wir ja hier. Da müssen wir nochmal drüber reden. Wir hatten ja hier gestern mit Portal von Kev und allen Sebastian gesprochen. Das vielleicht mal so als Ausblick. Also, das ist unsere Idee. Live-Sendungen, die nächste oder auch die endnächsten Live-Sendungen quasi im Feed anzukündigen. Jo. Warum? Weil das quasi Podcast-Apps in die Lage versetzen würde, auch als Live-Endpoint zu funktionieren. Ne? Also wenn ich jetzt die nächste Freakshow quasi anlege und sage, eine Sendung wird kommen, dann ist das quasi im Feed ein Sendungseintrag, aber an dem keine Enclosure dranhängt. Also ja, quasi wie so ein Blogpost da drin klebt. Dann also interessanterweise auch von einem normalen RSS-Reader halt auch angezeigt werden würde im Übrigen. Und wäre nicht die Livestream-URL Enclosure oder sowas, eine Information hier? Nein, weil es ist keine Enclosure, es ist eine separate Information, okay, wo wir auf keine Standards zurückgreifen können, sondern halt eine Podlove Streaming Extension definieren würden, die halt die notwendigen Metadaten mitliefert, nämlich eben wann und wo. Also wo im Sinne von Streaming URL, das wäre so das totale Minimum. Und dann könnte halt zum Beispiel die Podcast sehen, oh, hier ein Eintrag, der ist aber kein richtiger Podcast, aber da ist eine Ankündigung für eine Live-Sendung drin. Und dann könnte sich die App quasi einfach das Datum nehmen, dafür eine lokale Notifikation einrichten, dass das Telefon dann quasi rechtzeitig vorher aufweckt und dann könnte man halt einen Dialog hochbringen und sagen, hier, hör mal, Big Show, gibt's jetzt hier, wo man gleich live, wie wär's denn mit uns zweien? Dann sagst du, ja, stream nochmal und dann wird halt die Streaming-URL aufgemacht und 5 Minuten vorher und dann hast du quasi nichts weiter getan und hast auf einmal ein Live-Endpoint auf deinem Telefon. So war es gedacht. So ist es gedacht. Ich finde es nach wie vor eine tolle Idee. Nur müssen wir dafür ein entsprechendes User-Interface einbringen. So. Wir haben es mal gestern mal runtergedampft auf so das totale Minimum. Da jetzt da nicht gleich eine mega komplexe Geschichte draus machen, einfach um das mal zu testen. Weil das eigentlich die beiden Felder im Wesentlichen ausreichen und man macht. Ja, könnte man. Muss man nur Erik davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Das ist halt gut. Das klingt wirklich sehr, sehr verlockend. man halt nur gucken, wie man das wirklich umsetzt. Also vielleicht wäre es so, dass man halt das in den Feed packt und dann, aber die Frage ist halt, wie das halt die Apps damit umgehen, die damit eigentlich, ja gut, Text können sie ja alle darstellen eigentlich. Und dass man dann halt die Apps, die das nicht wirklich anzeigen können, dass die dann halt einfach den Text immer angezeigt werden. Die gehen so um wie mit jeder Episode, die keinen Enclosure hat. Ja. Was immer passieren kann. Hast du das getestet? Das war bisher in den letzten 12 Jahren immer so. Ich habe jetzt keine Kenntnis über den aktuellen Verpeilungsstand von Podcast-Apps, aber... Also AntennaPod zeigt... AntennaPod zeigt Folgen ohne Enclosures an. Das definitiv. Ja. Nachdem Tim da gestern auch was erwähnt hatte, werde ich die wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr rausschmeißen, sondern einfach als nicht abspielbar darstellen, also kein Play-Button. Aber das ist ein Blogbeitrag, in dem zum Beispiel drinsteht, die nächste Sendung verzögert sich um eine Woche, dass der User wie im Client trotzdem die Information mitkriegt, weil er sowieso nie auf den Blog geht. Mhm. Dann kriegt man wenigstens den Text. Und manche Leute packen gerne mal sowas wie ein PDF dazu, aus welchen Gründen auch immer, die könnte man dann im Zweifel auch anzeigen. Aus Gründen, weil es in der Spezifikation eigentlich drin steht. Du kannst ins Enclosure alles dran, ja, was auch immer du willst. Und naja. Ich habe schon immer PDF gemacht. Seit von Anfang an. Ich immer PDF-Podcast, nutzt bloß kaum einer. Aber wir haben jetzt gerade zufälligerweise mal einen ÖR-Feed entdeckt, wo tatsächlich zu jeder Sendung quasi zwei Einträge sind. Und der eine trägt quasi die Shownotes und der andere trägt die Sendung. Ist eigentlich nicht unelegant. Noch schöner wäre es halt gewesen, wenn man das alles in einem Eintrag drin hätte, dass man eben auch sagen kann, und hier sind die Shownotes, aber da hätte ja jemand mitdenken müssen. Dann können wir den Trailer in die Ankündigung reinpacken. Ja, diesen Medientyp statt Trailer, sowas wie Live oder Ankündigung oder so, das könnten wir ja eigentlich beliebig erweitern, aber ich frage, was machen dann andere Apps? Ja, aber dann hast du halt ein Enclosure. Jawohl. Solange das eine Mediendatei ist, spielen die anderen Apps das halt einfach ab. Ja. Und laufen dann, wenn der Stream noch nicht läuft, auf ein 404 oder auf einen sonstigen Fehler. Ich würde auch davon ausgehen, dass diese drei Typen, dieses Full, das Trailer und das Extras, so gedacht ist, dass iTunes effektiv nur die drei kennt. Und alle anderen, die irgendwann mal vorbeikommen, werden einfach ignoriert. Weil sie suchen nach dem Trailer für den Header, sie suchen nach den Extras, die zeigen sie unten drunter an und den Rest packen sie dazwischen. Ich würde davon ausgehen, dass sie alle anderen Dinge einfach ignorieren. Ich denke, dass die alle anderen auf Full, Fallback auf Full machen. Das heißt, ja. Wenn es nicht da ist, dann ist es gleich wie Full. Genau. Aber wenn wir da sowas reinschreiben wie Ankündigung, dann könnten unsere Apps das ja interpretieren, nur iTunes das halt nicht tut, ist uns das im Zweifel egal. Aber ja, Möglichkeiten. Haben wir's? Gut. Ja. Wenn wir's haben. Vielen Dank.